SWR 2 Hörspiel. Eine Milliarde Jahre vor dem Weltuntergang. Eine unter seltsamen Umständen aufgefundene Handschrift. Hörspiel nach dem gleichnamigen Science-Fiction-Roman von Arkadi und Boris Strugatsky aus dem Jahr 1977. Aus dem Russischen von Walter Ehlert. Weiße Juliglut, wie es sie seit 200 Jahren nicht gegeben hatte, quälte Leningrad. Maljanow schloss beide Fensterflügel, zog den schweren, gelben Vorhang zu und lüpfte die Unterhose. Verdammte Telefon. Es war kurz nach zwei. Gerade jetzt, wo er auf dieses verfluchte Integral gestoßen war. Gut, mag es eine Konstante sein. Hängt jedenfalls nicht von Omega ab. Maljanow stellte sich die Kugel vor und die Integration über ihre Oberfläche. Plötzlich war die Schukowskische Formel da. Einfach so, aus heiterem Himmel. Mit konformer Abbildung müsste man es versuchen. So kapiert. Ja, bitte? Inturist? Nein, nicht der Inturist. Ist dort der Inturist? Nein, das ist ein Privatanschluss. Maljanow blieb reglos stehen. Ekelhaft ist das. Der Schweiß brach ihm aus. Die Luft ist das wie Sirup. Der gelbe Vorhang leuchtete und schweres gelbes Licht erfüllte den Raum. Er blickte auf seinen Schreibtisch. Haufenweise Papier und Bücher. Allein der Smirnow, Wladimir Iwanowitsch, 6 Bände und dann noch die Blätter, die auf dem Fußboden herumlagen. Ja. Ist auch der Stützpunkt. Sukabiat. Maljanow legte auf, hob gleich wieder ab und wählte eine Nummer. Ja. Spreche ich mit der Störungsstelle? Ja, doch. Meine Nummer ist 939807. Hören Sie, ich habe gestern schon angerufen. So kann doch kein Mensch arbeiten. Andauernd klingelt es... 939807. Legen Sie auf, wir prüfen den Anschluss. Also, das Integral. Das Integral ist nicht irgendeine Konstante, sondern eine Null. Wie im Irrenhaus hier. Wie im Irrenhaus! Dmitri Alexejewitsch Maljanow? Astrophysiker? Ja, der bin ich. Vor der Tür stand ein verschwitzter, unrasierter Kerl und hielt einen großen Pappkarton vor dem Bauch. Wo ist denn die Kirche? Links. Erlauben Sie mal. Sind Sie von der Reparaturstelle? Reparieren Sie den Wasserhahn im Bad? Feinkostsendung. Unterschreiben, bitte hier. Cognac, 2 Flaschen. Wodka? Meines Wissens nach haben wir nichts. Und so viel Geld habe ich nicht im Haus. Bezahlt. Hier. Bezahlt. Maljanova. Ja, ich hab's. Hier müssen Sie unterschreiben. Hier, wo das Häkchen ist. So, bitte sehr. Und danke. Herzlichen Dank. Wiedersehen. Ich hätte ihm Trinkgeld geben sollen. Maljanow hob den Deckel des Kartons und sah Flaschenhälse. Wahnsinn. Päckchen, Tüten, Konservenbüchsen. Hat Irka den Verstand verloren? Wir haben 500 Rubel Schulden und sie... Cognac. Großer Gott, 15 Rubel, was soll das? Komm zurück an die Arbeit. Also, wenn das Integral tatsächlich gleich Null ist, bleiben auf der rechten Seite nur die erste und zweite Ableitung. Die Blasen, die sich ergeben, sind ja genial. Kavernen. Maljanow-Kavernen. M-Kavernen, so will ich sie nennen. Ich werf das Ding gleich aus dem Fenster! Ja, doch. Ima? Es war Weingarten. Warum gehst du nicht ans Telefon? Weil ich arbeite. Zimmerst wohl an deinem Ruhm. Womit befasst du dich gerade? Ich arbeite. Sitzt du auf den Ohren? Ich meine, woran? Aber woran ich arbeite? Bitte, das kann ich dir gleich in allen Einzelheiten erzählen. Für dich als Biologen ist das bestimmt ungeheuer interessant. Bis gestern früh habe ich mich nur im Kreis gedreht. Dann aber stellte sich heraus, dass die Bewegungsgleichungen unter Annahme ganz allgemeiner Prämissen für die Potentialfunktion noch ein weiteres Integral besitzen, neben dem Energieintegral und dem Momentintegral. Das Ergebnis ist eine Art Verallgemeinerung eines speziellen Dreikörperproblems. Schreibt man die Bewegungsgleichungen in Vektorform und wendet die Hartwigschen Transformationen an, so wird damit die Integration über das Volumen vollständig ausgeführt und die Mathematik läuft auf Integro-Differentialgleichungen vom Kolmogorov-Fellerschen Typ hinaus. Hörst du mir überhaupt zu? Ja, ja. Sehr aufmerksam. Valja, ist was passiert? Wo? Ja, bei dir, wo sonst? Kannst du nicht frei sprechen? Unsinn. Die Hitze macht einen fertig. Kennst du den Witz von den zwei Hähnen? Nein, noch nicht. Weingarten erzählte den Witz. Er war saublöd, aber ziemlich lustig. Hör mal, Dima. Der Name Snegovoj. Sagt dir der was? Snegovoj, Arnold Pavlovich. So heißt mein Nachbar von nebenan. Wieso? Und was ist ein Snegovoj von Beruf? Ich glaube Physiker. Er arbeitet in einem dieser geheimen Gebäude. Alles streng geheim. Woher kennst du ihn denn? Ich kenne ihn gar nicht. Nein. Was? Also wie im Ehrenhaus. Ein Moment, Valja, an der Tür klingelte Sturm. Maljanow eilte in den Flur. Dmitri Alexejewitsch? Ja? Draußen stand eine junge Frau in einem kurzen weißen Trägerkleid. Sie war braun gebrannt und trug ihr sonnengebleichtes Haar kurz. Eine Fremde und sehr hübsch. Maljanow wurde plötzlich bewusst, dass er nur eine Unterhose trug und sein Bauch nass geschwitzt war. Zu den Füßen der jungen Frau sah er einen Koffer. Über dem linken Arm trug sie einen Staubmantel. Entschuldigen Sie, Dmitri Alexejewitsch. Ich komme wohl ungelegen. Hier, bitte, einen Brief für Sie. Der Brief kam von Irka. In großen Buchstaben, krumm, schief und sichtlich in Eile geschrieben. Mein lieber Dima, das ist Lida Panamajowa, meine beste Schulfreundin. Ich erzähle dir dann von ihr. Nimm sie anständig auf, sie bleibt nicht lange. Sei kein Flegel. Bei uns ist alles in Butter, sie erzählt dir alles. Kuss, Irka. Sehr angenehm. Bitte treten Sie doch näher, Lida. Oh, verzeihen Sie meinen Aufzug, diese Hitze. Darf ich Ihren Koffer? Immer nur rein, genieren Sie sich nicht. Mantel hängen wir hier auf. Hm? Das ist unser Wohnzimmer, da arbeite ich. Und das hier, das ist Bobkas Zimmer. Bobka ist mein Sohn. Steht zu Ihrer Verfügung. Sie möchten sicher duschen, ne? Pardon, das Telefon. Was brüllst du denn so? Ich habe Besuch bekommen, entschuldige bitte. Ich rufe dich später nochmal an. Was für ein Besuch? Valja, was ist los mit dir? Bist du jetzt völlig übergeschnappt? Eine junge Dame ist gekommen, Irkas Freundin. Sie vertauschte in der Zwischenzeit ihr Mini-Kleid gegen ein Mini-Röckchen und ein Mini-Blüschen. Wie schön braun sie sind. Und sie sind bleich wie ein Gespenst. Ja, die Arbeit. Sie saß da und starrte ihn aus weit aufgerissenen Augen an. Sie wirkte verstört, ja entsetzt, und ihr Mund war halb geöffnet, wie hilflos. Möchten Sie noch ein Glas Tee? Nein, danke. Ihr Hals war glatt, schlank, vielleicht ein bisschen dünn, wie geschaffen für Küsse. Und die Schultern ebenfalls. Von dem Übrigen ganz zu schweigen. Sonderbar. Mir ist, als hätte ich das alles schon einmal gesehen. Die Küche, den Hof. Nur war auf dem Hof ein großer Baum. Passiert Ihnen so etwas auch manchmal? Ich habe gelesen, das nennt man Déjà-vu. Ja, möglich. Es war eine von diesen unangenehmen Situationen, in denen man nicht wusste, wohin man blicken sollte, während im Kopf lauter einfältige, ungeeignete Anknüpfungspunkte für ein Gespräch durcheinander schossen. Und was für Pläne haben Sie denn in unserer schönen Stadt, liebe Lida? Ja, natürlich. Gewiss doch. Die Ermitage natürlich. Die Impressionisten. Impressionisten. Der Niewski. Niewski. Die Weißen Nächte, die habe ich noch nie erlebt. Ein kleines Touristenprogramm also. Zudem werden ja Frauen, die eisgekühlten Rotwein trinken, immer hübscher, ne? Sehen dann irgendwie aus. Wie Hexen. Wie? Irgendwie. Irgendwie. Ein schönes Wort, irgendwie. Irgendwie sind sie ein Schwein. Maljanow goss nach. Mann und Frau sind vor allem Freunde, denen nichts über Freundschaft geht, ja? Ehrlichkeit und Freundschaft. Die Ehe ist Freundschaft, ne? Das ist ein Freundschaftsvertrag, verstehst du? Ehe. Dabei legte er die Hand auf Lidas Knie. Wo kommen Sie denn jetzt noch? Es war fast 10. Darf ich noch? So spät? Ach, spät, Arnold Pavlovich. Später gibt's doch für Freunde gar nicht. Es war sein Nachbar, rein, bitte, der geheimnisumwitterte bitte. Arnold Pavlovich Snegovoy, riesengroß und massig wie ein Berg. Nein, Sie kommen wie gerufen. Ich stelle Ihnen jetzt eine sehr schöne Frau vor. Ja? Lida, das ist Arnold Pavlovich. Hallo. Und gleich hole ich noch ein Glas und ein Fläschchen. Vor seinen Augen schwankte es bereits gehörig. Kinder, es gibt nur eine wahrhafte Freude. Den Umgang mit Menschen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Lass uns diesen Umgang, diese Gesellschaft, diese Freude genießen. So. Lida blickte gelangweilt aus dem Fenster und Snegovoy saß steif da und drehte das Glas zwischen seinen braunen Pranken hin und her. Ihre Gesichter kamen Maljanow düster, fast böse vor. Das strahlend schöne, aber düstere Gesicht Lidas und das harte, düstere Gesicht Snegovoys, das von alten Brandnarben entstellt war. Maljanow bemerkte, dass auch Snegovoys Arme Brandspuren aufwiesen. Bis zum Ellbogen und höher. Und Arnold Pavlovich, wann verschwinden Sie denn wieder? Bitte? Arnold Pavlovich, habe ich das doch nie gemeint. Lida, du musst wissen, vor dir sitzt ein Mann mit großen Geheimnissen, ja? Von Zeit zu Zeit verschwindet er einfach. Er kommt, bringt den Wohnungsschlüssel und weg ist er, wie vom Erdboden verschluckt. Er klingelt es plötzlich, ist wieder da. Also, Pavlovich, Sie wissen doch, wie gern ich Sie mag und dass ich mich immer Ihrem Besuch freue. Aber natürlich, Dmitri Alexejewitsch, gewiss doch, mein Lieber. Hm. Gewiss. Ja, und das ist Lida. Hallo. Ne? Beste Schulfreundin meiner Frau. Also deshalb. Es kostete Snegovoy sichtlich Überwindung, sich Lida zuzuwenden. Bleiben Sie lange in Leningrad? Ohne auch nur ein Wort mitzubekommen natürlich. Von dem, was die beiden sprachen, die starrte Maljanow in das schreckliche, vom Feuer zerfressene Gesicht Snegovoys. Der erzählte gerade den Witz von den zwei Hähnen. Als Maljanow aufstand, um eine neue Flasche zu öffnen, hielt ihn Arnold Pavlovich zurück. Für mich ist es Zeit. Begleiten Sie mich zur Tür, Dmitri Alexejewitsch. Aber sicher. Gute Nacht, Lida. War mir ein Vergnügen. Ach, Dmitri Alexejewitsch, ich hatte Ihnen doch ein Buch versprochen. Kommen Sie mit, ich geb's Ihnen gleich. Was denn für ein Buch? Snegovoy legte einen seiner dicken Finger an die Lippen. Die ganze Wohnung war hell erleuchtet. Das Zimmer, in das ihn Snegovoy führte, war sauber und aufgeräumt. Über der Stuhllehne hing eine Uniformjacke mit den Schulterstücken eines Obersts und einer ganzen Reihe von Ordensspangen. Also, was für ein Buch? Also, egal welches, nehmen Sie das da und behalten Sie es in der Hand, ja. Damit Sie es nachher nicht vergessen. Verwirrt griff sich Maljanow einen dicken Wälzer vom Tisch. Arnold Pavlovich setzte sich neben ihn und begann sofort zu rauchen. Wer ist die Frau? Wer? Lida? Eine Freundin meiner Frau. Warum? Kennen Sie sie gut? Nein, erst seit heute. Sie kam mit einem Brief. Glauben Sie etwa die... Woran arbeiten Sie gerade, Dmitri Alexejewitsch? Komisch, heute wollen alle wissen, woran ich arbeite. Wer noch? Lida? Nein, Werner Weingart, ein Freund von mir. Der Name Gubar, sagt Ihnen der was? Gubar? Mhm. Nee, hab ich nie gehört. Was ist denn passiert, Arnold Pavlovich? Woran arbeiten Sie? Hören Sie, Arnold Pavlovich, ich verstehe das alles nicht. Ich auch nicht, ich möchte es aber gern verstehen. Ist Ihre Arbeit geheim? Quatsch, geheim. Das ist ganz normale Astrophysik und Stellardynamik. Ne? Wechselwirkung zwischen Sternen und diffuser Materie. Sterne und diffuse Materie. Hier das Grundstück, dort das Wasser. Und nicht geheim? Kein Teil davon? Und Gubar kennen Sie wirklich nicht? Nein. Schweigend saß Snegovoy neben ihm und rauchte. Riesengroß und geduckt wie ein Bär, geradezu unheimlich. Mehr wollte ich von Ihnen nicht wissen. Dmitri Alexejewitsch, seien Sie mir bitte nicht böse. Nein, natürlich nicht. Aber ich würde gerne noch was von Ihnen... Dazu habe ich kein Recht. Maljanow entdeckte etwas, was ihn sofort verstummen ließ. Die linke Tasche von Snegovoys Hausanzug stand verdächtig ab. Und er erkannte ganz deutlich den glänzenden Griff einer schweren Pistole, wie ein Gangster-Colt im Film. Jetzt, Dmitri Alexejewitsch, Folgendes. Morgen... In der Wohnung war alles ruhig. Von dem verrückten Tag gestern war nichts weiter geblieben als ein leichtes Schädelbrummen, ein schlechter Geschmack im Mund und ein unangenehmes Bohren in der Seele, im Herzen und weiß Gott wo sonst noch. Ach ja, Pavlovich mit dem Schlüssel. Gleich, sofort! Einen Moment noch, Arnold Pavlovich! Aber es war nicht Arnold Pavlovich. Vor der Tür stand ein wildfremder junger Mann und scharrte mit den Füßen auf dem Gummiabtreter. Er trug Jeans, ein schwarzes Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln und eine überdimensionale Sonnenbrille. Ein echter Tonton Macoute. Weiter hinten, neben dem Fahrstuhl, standen noch zwei von der Sorte. Ebenfalls mit schwarzen Brillen. Kriminalpolizei. Der junge Mann hielt ihm einen aufgeklappten Ausweis vor die Nase. Maljanow stand in Unterhosen da und starrte auf den Ausweis. Ministerium des Innern. Ja, natürlich, bitte sehr, worum handelt es sich denn? Sie sind Maljanow? Dmitri Alexejewitsch? Ja. Darf ich Ihnen einige Fragen stellen? Aber bitte, bitte sehr. Augenblick, bei mir ist nicht aufgeräumt. Ich bin gerade jetzt aufgestanden. Was führt Sie denn zu mir? Der Polizist stieg vorsichtig über die ringsum verstreuten Papierbögen, setzte sich in den Sessel und legte sich eine gelbe Ledermappe auf die Knie. Ihren Ausweis bitte. Ach so, ja, ja, sicher, sofort. Maljanow wühlte im Schreibtisch, zog seinen Ausweis heraus und reichte ihn hinüber. Wer wohnt hier noch? Meine Frau und unser Sohn Bobka. Aber die sind jetzt nicht da, die sind im Urlaub in Odessa. Bei der Schwiegermutter. Der Polizist legte den Ausweis auf seine Mappe und setzte seine schwarze Brille ab. Ach, vielleicht sollte ich mich vorstellen. Igor Petrovich Sekov, Hauptermittler der Staatsanwaltschaft. Oh, angenehm. Kennen Sie Arnold Pavlovich Snegovoy? Ja, ich bin mit Oberst Snegovoy bekannt. Und woher wissen Sie, dass er Oberst ist? Ja, wissen Sie, wir kennen uns schon lange. Ne? Wie lange? Etwa 5 Jahre. Seit dem Einzug in dieses Haus. Unter welchen Umständen haben Sie sich kennengelernt? Ach, der Fahrstuhl war kaputt. Irina, also meine Frau, kam mit Einkäufen zurück und mit unserem kleinen Sohn. Arnold Pavlovich nahm mir die Tasche und den Jungen ab und da hat sie ihn zu uns eingeladen. War er in Uniform? Nein. Und seitdem sind Sie befreundet? Ja, was heißt befreundet? Der kommt manchmal zu uns herüber, holt sich Bücher und bringt welche und... Und wenn er auf Dienstreise geht, dann gibt er uns die Schlüssel. Warum? Aber wahrscheinlich bloß so, für alle Fälle. Haben Sie schon einmal mit ihm über die Wissenschaft gesprochen? Über die Arbeit? Über wessen Arbeit? Über seine natürlich. Er war doch wohl Physiker. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube eher, er ist bei den Raketentruppen, oder? Aber was soll das bedeuten, war? Warum war? Den Schlüssel hat er nicht gebracht. Mein Gott, was ist passiert? Mit einer blitzschnellen Armbewegung schnappte sich Igor Petrovich eine der herumliegenden Manuskriptseiten. Und woher haben Sie das? Hm? Woher? Also, erlauben Sie mal bitte. Sitzen bleiben. Wie kommen Sie zu diesen Angaben? Was denn für Angaben? Zum Teufel nochmal, das sind meine Berechnungen. Das sind nicht Ihre Berechnungen. Woher haben Sie dieses Diagramm? Aus meinem Kopf. Ach. Ja, das ist die Abhängigkeit der Dichte von der Entfernung zum Stern. Nein, das ist die Wachstumskurve der Kriminalität in Ihrem Stadtbezirk im letzten Quartal. Ja? Wenn Sie sie wenigstens anständig gezeichnet hätten. Nicht so verläuft sie, sondern so. Und bei diesen Worten nahm er Maljanows Bleistift und übermalte die Dichtekurve mit einer Zickzacklinie, wobei er stark aufdrückte. So, bitte. So ein hochqualifizierter Mann wie Sie, so ein gewiefter Verbrecher und geht vor wie der letzte Stümper. Das kann nicht wahr sein. Genau genommen müsste man jetzt aus dem Schlaf aufwachen. Ihre Frau, versteht sie sich gut mit Snegovoy? Ja, recht gut. Hören Sie, Sie haben meine Skizze verdorben. Was denn für eine Skizze? Das Diagramm. Aber das ist doch unwichtig. Kommt Snegovoy auch, wenn Sie nicht zu Hause sind? Unwichtig. Für Sie vielleicht. Igor Petrovich schraubte peinlich genau eine Zigarette ins Mundstück. Gestatten Sie, dass ich rauche? Ja, bitte. Da ist der Aschenbecher. Wie nennen Sie Snegovoy gewöhnlich? Mit Zunamen oder mit Vor- und Vatersnamen? Das weiß ich nicht. Mal so, mal so. Nennen Sie ihn auch Oberst? Ja, gewiss. Sonderbar. Höchst sonderbar. Oberst ist er nämlich erst seit vorgestern. Also, woher wissen Sie, dass Snegovoy zum Oberst befördert wurde? Boah, da habe ich wohl ein bisschen angegeben. Ich wusste gar nicht, dass er Oberst ist. So. Naja, ich war gestern bei ihm und habe die Uniformjacke gesehen mit den Schulterklappen eines Obersts. Und wann waren Sie gestern bei ihm? Abends, ziemlich spät. Ein Buch habe ich mir von ihm geholt, das hier. Mist, das mit dem Buch hätte ich besser nicht gesagt. Sofort nahm Igor Petrowitsch das Buch in die Hand und blätterte darin. Maljanow brach der kalte Schweiß aus, da er nicht die leiseste Ahnung hatte, was für ein Buch es war. In welcher Sprache ist es denn? Englisch wahrscheinlich. Kaum. Ist doch kyrillische Schrift und keine lateinische. Ah, es ist Russisch. Igor Petrowitsch legte das Buch weg, setzte seine schwarze Brille wieder auf, lehnte sich zurück und sah ihn an. Was meinen Sie? Wem sehe ich ähnlich? Falsch. Raten Sie noch mal. Ich weiß es nicht. Schwach, ganz schwach. Sind ja merkwürdige Auffassungen, die Sie von unseren Ermittlungsorganen haben. Einem Tonton Makut, also bitte. Ja. Aber wem dann? Dem Unsichtbaren. Das Einzige, was der und ein Tonton Makut gemeinsam haben, ist, dass man sie mit vier Silben schreibt. Naja, gehen Sie ran, ist gewiss für Sie. Wieso rufst du nicht an, du Hornochse? Ich hatte keine Zeit. Ich rufe dich später an. Nichts, ich erzähl's dir später. Die Frau? Nein. Ein Mann? Ja. Ist er rothaarig? Nein, was soll der Quatsch? Genug jetzt, ich ruf dich nachher an. Unbedingt. Sobald er weg ist, rufst du an. Ja, doch. Pardon. Schon gut. Sie sind aber vielseitig interessiert, Dmitri Alexejewitsch. Bitte, Igor Petrowitsch, können wir nicht zum Schluss kommen? Es ist schon fast 2 Uhr, ich muss noch arbeiten. Aber selbstverständlich. Nach einem besorgten Blick auf die Uhr setzte er seine dunkle Brille wieder ab und holte einen Notizblock aus der Mappe. Also, Sie waren gestern Abend bei Snegovoy, um dieses Buch zu holen. Wann war das? Gegen Mitternacht. Hatten Sie nicht den Eindruck, dass Snegovoy verreisen wollte? Er hat mir direkt gesagt, dass er am nächsten Morgen, also heute Morgen, verreist und mir die Schlüssel bringen will. Hat er sie gebracht? Nein. Hm. Hat Snegovoy Ihnen gesagt, wohin er verreist? Nein, nein, das sagt er nie. Aber Sie können sich denken, wohin er fährt. Zu irgendeinem Versuchsgelände, oder... Hat er Ihnen mal davon erzählt? Nein, natürlich nicht. Über seine Arbeit sprechen wir nie. Und wieso können Sie sich's denken? Ja, wieso? Schwer zu erklären. Der Mann arbeitet in einem der Geheimkästen. Nicht? Und das Gesicht ist verbrannt, die Hände. Nicht? Wie er sich benimmt... Nicht? Schon, dass er nie über seine Arbeit spricht, ich weiß nicht. Mir scheint es so, ich weiß es nicht. Hat er Sie mal mit einem seiner Freunde bekannt gemacht? Nein, nein, nie. Und mit seiner Frau? Ist er denn verheiratet? Ich habe immer geglaubt, er ist Junggeselle oder Witwer. Und warum haben Sie das geglaubt? Da weiß ich nicht, Intuition. Vielleicht hat es Ihre Frau erzählt. Irka, woher soll sie das wissen? Eben das möchte ich in Erfahrung bringen. Ich verstehe nicht, was möchten Sie in Erfahrung bringen? Woher Ihre Frau wusste, dass Snegovoy unverheiratet ist. Ja. Wusste sie es denn? Igor Petrowitsch blickte Maljanow eindringlich an und seine Pupillen verengten und weiteten sich auf sonderbare, fast unheimliche Weise. Maljanows Nerven waren auf das Äußerste gespannt. Noch eine Sekunde. Und dann würde er mit den Fäusten auf den Tisch schlagen, losbrüllen, mit Schaum vor dem Mund und endgültig sein Gesicht verlieren. Er konnte nicht mehr. Hinter all diesem Geschwätz verbarg sich irgendetwas Unausgesprochenes, Böses, wie klebriges Spinngewebe, in das Irka mit hineingezogen werden sollte. Also gut. Igor Petrowitsch klappte seinen Notizblock zu. Cognac haben Sie ja da. Und der Wodka steht bestimmt im Kühlschrank. Was ziehen Sie vor, persönlich? Wer, ich? Cognac? Sehr gut. Wunderbar. Igor Petrowitsch stand auf und ging mit raschen kleinen Schritten zur Hausbar. Da brauchen wir ja nicht weit zu gehen. Wenn ich ehrlich bin, Ihre Chancen stehen schlecht. Die Entscheidung fällt natürlich das Gericht. Die Milchstrafe bekommen Sie nicht. Aber 15 Jahre, die garantiere ich Ihnen, wenn ich das so sagen darf. Selbstverständlich gibt es auch mildernde Umstände, aber offen gestanden... Vorläufig sehe ich keine. Nein. Absolut keine, Dmitri Alexejewitsch. Na denn. Nosdorfie. Ja. Nosdorfie. Darf ich trotzdem erfahren, was hier vor sich geht? Aber selbstverständlich. Heute Morgen um 8 Uhr ist ein Wagen gekommen, um Snegol abzuholen und zum Flugplatz zu bringen. Der Fahrer wunderte sich, dass Snegol nicht wie üblich vor dem Hauseingang stand. Er wartete 5 Minuten. Dann fuhr mit dem Lift nach oben und... klingelte an der Wohnungstür. Niemand öffnete, obwohl die Klingel, wie der Fahrer sehr wohl hörte, funktionierte. Daraufhin fuhr er wieder nach unten, rief aus der Telefonzelle an der Ecke seine Dienststelle an und machte Meldung. Die Dienststelle versuchte es Snegowoy anzurufen, doch sein Apparat war durchgehend besetzt. Unterdessen ging der Fahrer ums Haus herum und stellte fest, dass alle 3 Fenster in Snegowoys Wohnung weit aufgerissen waren und in der Wohnung Licht brannte, obwohl es doch schon hell war. Sofort erstattete er Bericht. Nun wurden Spezialisten angefordert, die Snegowoys Wohnung unverzüglich aufbrachen und in Augenschein nahmen. Überall brannte Licht. Auf dem Bett im Schlafzimmer lag ein aufgeklappter, schon gepackter Koffer. Snegowoy fanden sie in seinem Arbeitszimmer. Er saß am Tisch, in der einen Hand den Telefonhörer, in der anderen eine Makarov. Die Untersuchung ergab, dass Snegowoy infolge einer Schussverletzung gestorben war, beigefügt aus eben jener Pistole, durch einen Schläfenschuss aus nächster Nähe. Der Tod war augenblicklich eingetreten, zwischen 3 und 4 Uhr morgens. Ja, schön und gut, aber was habe ich damit zu tun? Es wurde die ballistische Kurve rekonstruiert und die Kugel entdeckt, die durch den Kopf hindurchgegangen und in der Wand stecken geblieben war. Ja, aber ich, was habe ich damit zu tun? Ja, tut er Ihnen denn leid? Ob er Ihnen leid tut, frage ich. Ja, natürlich tut er mir leid. Aber wie kommen Sie auf mich? Ich hatte noch nie eine Pistole in Händen. Ich war auch nicht bei der Armee. Ich wurde ausgemustert wegen der Augen. Der Tote war Linkshänder. Es ist also merkwürdig, dass er sich mit der rechten Hand erschossen haben soll. Ja, ja. Arnold Pavlovich war tatsächlich Linkshänder. Das ist mir bekannt, kann ich bestätigen. Aber ich habe in der ganzen Zeit doch geschlafen, die ganze Nacht. Und überhaupt, was hätte ich denn für einen Grund? Sagen Sie doch selbst. Wer sollte den Mord denn sonst begangen haben? Wer, Ja, woher soll ich das denn wissen? Sie müssen das doch rausfinden. Aber Sie haben ihn doch begangen, mein Bester. Sie sind es gewesen. Aber das ist doch Wahnsinn. Das ist ein Albtraum. Plötzlich gab es einen leichten Durchzug im Zimmer und die zurückgezogene Gardine blähte sich. Die heiße Nachmittagssonne fiel jäh durch das Fenster und traf Igor Petrowitsch mitten ins Gesicht. Er kniff die Augen zusammen, hielt sich die gespreizte Hand über die Augen, rückte im Sessel zur Seite und stellte das Glas hastig auf den Tisch. Irgendetwas passierte mit ihm. Er blinzelte heftig, seine Wangen röteten sich, das Kinn zuckte. Verzeihen Sie bitte. Verzeihen Sie, Dmitri Alexejewitsch. Vielleicht könnten Sie... Hier ist es ein bisschen zu. Er brach ab, denn in Bobkas Zimmer krachte etwas zu Boden und zerschellte mit lautem Klirren. Was war das? Da ist jemand im Zimmer. Kommen Sie mit. In dem Zimmer ist eine Freundin meiner Frau. Die kann alles bezeugen. Ich habe die ganze Nacht geschlafen. Ich bin nirgendwo gewesen. Interessant, sehr interessant. Eine Freundin Ihrer Frau? Ohne anzuklopfen, stürzten sie in Bobkas Zimmer und blieben wie angewurzelt stehen. Das Zimmer war aufgeräumt und leer. Von Lida keine Spur und der Koffer war verschwunden. Vor dem Fenster lagen die Scherben eines historischen Tonkrugs aus dem 11. Jahrhundert. Niemand da? Nein. Ja, aber wo ist denn Lida? Es sieht so aus, als sei sie weggegangen. Ja, scheint so. Hier ist sie jedenfalls nicht. Och, in 1000 Scherben, der schöne Krug. Der stand auf dem Fensterbrett. Der Fensterladen? Durch den Windstoß hat er die Vase runtergerissen. Hat sie bei Ihnen übernachtet? Ja. Diese Freundin? Ja. Wann haben Sie sie zum letzten Mal gesehen? Heute? Nein, gestern. Das heißt eigentlich doch heute, in der Nacht. Ich habe ihr Bettwäsche gegeben und eine Decke. Ja, na hier, bitte, alles da. Ist sie schon lange bei Ihnen? Nein, erst seit gestern. Und Ihre Sachen, sind die hier? Ich sehe nichts davon, auch der Mantel ist weg. Ach, merkwürdig, nicht wahr? Na, soll sie bleiben, wo der Pfeffer wächst. Mit den Weibern hat man nichts als Ärger. Genau. Dmitri Alexejewitsch, kommen Sie. Wir trinken noch ein Gläschen. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung. Maljanow blieb allein zurück. Hat den Cognac mitgenommen, Schweinerei. Maljanow stand am Balkonfenster und schaute auf den öden, sonnenbeschienenen Hof hinunter. Nicht einmal Bäume hatte man dort gepflanzt. Nicht einen einzigen. Vielleicht sind das neue Ermittlungsmethoden. Wegen der wissenschaftlich-technischen Revolution. Und überhaupt. Bei Weingarten war besetzt und Maljanow legte wieder auf. Plötzlich räusperte sich jemand hinter ihm. Maljanow fuhr blitzartig hoch, aber umsonst, denn im Flur war niemand. Im Bad auch nicht, in der Toilette ebenso wenig. Er ging zur Tür und überzeugte sich, dass sie fest verschlossen war. Verdammt, die Nerven. Nachdem er ein weiteres Mal Weingartens Nummer gewählt hatte, knallte er den Hörer auf und zog sich Socken an, streifte sich ein sauberes Hemd über, sperrte zu und lief die Treppe hoch. In der Müllschluckernische im 5. Stock knutschte ein Pärchen. Der Bursche trug eine schwarze Brille. Maljanow kannte ihn. Es war die Rotznase aus Wohnung 17. Zukünftiges Kanonenfutter ohne jede Schulbildung. Gott sei Dank. Philipp Wetscherowski war zu Hause. Du arbeitest wohl. Wie immer. Wie immer sah er aus, als ginge er gleich zu einem Empfang in die niederländische Botschaft. Anlässlich eines Besuchs Ihrer Majestät. Ja, ich bleib nicht lange. Selbstredend. Kaffee? Ah, lass nur. Das heißt, warum eigentlich nicht? Sie gingen in die Küche. Maljanow setzte sich auf seinen Stammplatz. Was hast du gesagt? Ich hab dich gefragt, ob heute ein Ermittler bei dir... Malvirisch. Ja, hast du Sahne da? War ein Ermittler bei dir? Entschuldige, was hast du gesagt? Ich hab dich gefragt, ob heute ein Ermittler bei dir gewesen ist. Warum ausgerechnet ein Ermittler? Weil Snegovoy sich erschossen hat. Bei mir waren sie schon. Wer ist Snegovoy? Riese, der bei mir nebenan wohnt, der Raketenmann. Ja. Kennst du den Witz von den zwei Hähnen? Von zwei? Ich kenne einen von drei. Vollkommen geistlos. Und so ein Bart. Maljanow erzählte den Witz von den zwei Hähnen. Wetscherowski zeigte nicht die geringste Reaktion. Gestern habe ich über deine Aufgabe nachgedacht. Vielleicht geht's ja mit den Hartwigschen Funktionen. Danke, darauf bin ich auch schon gekommen. Na und? Klappt es? Zum Teufel mit deinen Hartwigschen Funktionen. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Wetscherowski schwieg einen Augenblick und strich sich mit zwei Fingern über die glatt rasierte Wange. Ich habe dem Tod nicht ins Auge geblickt. Verbundenen Augs ward ich zu ihm geschickt. Ärmster. Nur, ich habe für alles Verständnis, aber dieser Ermittler... Sie gingen ins Arbeitszimmer. Wetscherowski setzte sich an den Schreibtisch, der, bis auf ein einzelnes Blatt in der Mitte, vollkommen leer war, und nahm einen Ordner aus der Schublade. Er klappte ihn auf, ließ seinen Blick über die Zeilen gleiten, griff zum Telefon und wählte eine Nummer. Hauptermittler Seikow, bitte. Seikow Igor Petrovich. Im Einsatz? Aha, danke. Hauptermittler Seikow ist im Einsatz. Von wegen im Einsatz. Versäuft meinen Cognac mit irgendwelchem Flittchen. Das ist unwichtig. Wichtig ist, dass er existiert. Ja, natürlich existiert er. Er hat mir seinen Ausweis... Dima! Kam es dir nicht komisch vor, dass Snegovoy sich plötzlich für deine Arbeit interessierte? Ja, und ob? Sonst haben wir ja nie darüber gesprochen. Und was hast du ihm erzählt? Nur Allgemeines. Und was hat er gesagt? Hier das Grundstück, dort das Wasser. Das hat er gesagt. Pardon, wie war das? Hier das Grundstück, dort das Wasser. Und was soll das heißen? Ja, stammt wohl aus der Klassik, in dem Sinn, der Holunder ist im Garten, der Onkel in Kiew. Ne? So. Wetscherowski nahm einen makellos sauberen Aschenbecher vom Fensterbrett, holte aus dem Schreibtisch Tabak und Pfeife hervor und begann, die Pfeife zu stopfen. Hier das Grundstück, dort das Wasser. Sehr gut, das muss ich mir merken. Maljanow wartete ungeduldig. Zu Wetscherowski hatte er grenzenloses Vertrauen. Er hatte ein geradezu übermenschliches Gehirn. Und er kannte niemand anderen, der aus einer Summe von Fakten völlig unerwartete Schlussfolgerungen ziehen konnte. Na? Und? Dima, wie weit bist du seit Donnerstag gekommen? Ich glaube, Donnerstag haben wir das letzte Mal miteinander gesprochen. Ich bin gut vorangekommen. Er erzählte, wie er die Aufgabe umformuliert und sie erst auf Gleichungen in Vektorform und danach auf eine Integro-Differentialgleichung zurückgeführt hatte, wie sich ein physikalisches Bild abzuzeichnen begann, wie er zu den M-Kavernen gelangte und gestern schließlich auf die Idee kam, die Hartwigschen Transformationen anzuwenden. Aber dann bin ich zu nichts mehr gekommen. Erst diese blöden Telefonanrufe, dann der Mann vom Bestelldienst. Wovon hast du mir gar nichts erzählt? Weil es nebensächlich ist. Solange die Anrufe kamen, habe ich noch was gemacht, aber dann ist diese Lieder aufgekreuzt und dann haben wir Schluss. Nicht schlecht, aber du bist am interessantesten Punkt stehen geblieben. Nee, ich bin nicht stehen geblieben. Man hat mich gestoppt. Eben. Und ich habe was vergessen. Als Weingarten gestern anrief, hat er gefragt, ob ich Snegovoy kenne. So? Ja, und ich habe ihm erzählt, dass ich ihn kenne. Und er? Er hat gesagt, dass er ihn nicht kennt. Was meinst du, ob das ein Zufall ist? Komischer Zufall, oder? Wetscherowski stocherte eine Weile schweigend in seiner Pfeife. Maljanow wartete. Und dann begann er sich auszumalen, wie vier Männer mit schwarzen Brillen zu ihm kämen, die Wohnung durchsuchten und die Tapeten abrissen und ihn fragten, ob er mit Lida intim geworden sei, ihm nicht glaubten, ihn abführten. Was soll denn jetzt bloß werden? Wer weiß, was unser Hart, wer weiß, was sein wird. Kraft wird sein und Niedertracht. Der Tod wird kommen, zum Tode verurteilen. Die Zukunft darf man nicht schauen. Dass es sich um Verse handelte, begriff Maljanow nur, weil Wetscherowski zum Schluss ein dumpfes Glucksen von sich gab, was bei ihm gleichbedeutend war mit zufriedenem Lachen. Vielleicht glucksten so Wells-Mars-Menschen, wenn sie Menschenblut tranken. Wetscherowski jedenfalls machte solche Töne, wenn ihm Verse gefielen. Setz dich hin und arbeite. Gottlob brauchen Leute wie du und ich für ihre Arbeit nichts weiter als Papier und Bleistift. Schönen Dank auch, aber da rufe ich lieber Weingarten an. Darf ich? Ja, ja, bitte. Ist doch wirklich merkwürdig, dass er mich nach Snegovoy gefragt hat. Wenn es dir nichts ausmacht, nimm bitte das Telefon mit ins Nebenzimmer, ja? Maljanow nahm den Apparat und zog die Schnur hinter sich her. Er wählte die Nummer, aber Weingarten hob nicht ab. Er ging zurück ins Arbeitszimmer. Langsam stieg er die Treppe hinunter. Ja, ich geh dann wieder. Er hatte einfach Angst in die eigene. Auf seinem Treppenabsatz angekommen, griff er in die Tasche nach den Schlüsseln und blieb stehen. Sein Herz sackte nach unten und klopfte irgendwo in der Magengegend weiter. Die Tür zu seiner Wohnung war nur angelehnt. In der Küche hockte ein fremder Mann auf dem Boden und sammelte die Scherben eines Cognac-Glases auf. Außerdem war ein Junge in der Küche. Er war etwa 5 Jahre alt, saß auf dem Hocker am Tisch und ließ die Beine baumeln. Wo hast du denn gesteckt? Weingartens riesige Wangen glühten in dunkelrotem, fast bläulichem Ton und die Augen schwarz wie Oliven glänzten. Das drahtige, pechschwarze Haar stand nach allen Seiten ab. Anscheinend hatte er schon ziemlich viel getrunken. Auf dem Tisch stand eine halbleere Flasche Export Stolichnaya und daneben alle möglichen Köstlichkeiten vom Bestelldienst. Sag mal. Reg dich nicht auf. Was ist denn hier los? Reg dich nicht auf. Am Kaviar haben wir uns nicht vergriffen. Wir haben auf dich gewartet. Dankeschön. Der fremde Mann war groß, gut aussehend, leicht untersetzt und trug einen Bart. Mir ist das Glas heruntergefallen. Ja, ist nicht so schlimm. Werfen Sie die Scherben in den Eimer. Der Mann da ist feige. Na, schön artig sein. Der Fremde drohte dem Jungen, wenn auch ziemlich zaghaft, mit dem Finger. Bürschchen, du hast Schokolade gekriegt. Also sitz da, iss und sei nicht so vorlaut. Der Mann da ist feige. Wieso bin ich feige? Warum beleidigst du mich? Ich beleidige dich doch nicht. Der Junge sah Maljanow an wie ein exotisches Tier. Inzwischen hatte der Fremde die Scherben entsorgt, reinigte mit einem Taschentuch seine Hand und reichte sie dann Maljanow. Zachar Zacharowitsch Guba. Zur Sache, komm zur Sache. Bring noch 2 Gläser her. Hört mal, Jungs, Wodka werde ich nicht trinken. Na dann Wein, das sind noch 2 Flaschen Weißwein. Nee, dann lieber Cognac. Zachar, bitte holen Sie doch Kaviar und Butter aus dem Kühlschrank und was sonst noch da ist. Ich habe einen riesen Hunger, ja. Mhm. Kaum hatten sie ein Gläschen getrunken, kaum hatte sich Maljanow über ein großes Brot mit Kaviar hergemacht, als Weingarten stocknüchtern befahl... Und jetzt lass hören, was mit dir passiert ist. Wie kommst du da auf? Also hör mal, wir sitzen hier zu dritt und mit jedem von uns ist etwas passiert. Also, keine falsche Scham. Was hat der Rothaarige zu dir gesagt? Mit Turowski? Aber nein, wieso denn Wetscherowski? Es war doch ein Kerl mit feuerroten Haaren bei dir. Hä? In einem knallengen schwarzen Anzug. Was hat er gesagt? So Quatsch, bei mir war kein Mann mit roten Haaren. Mir hat es viel schlimmer erwischt. Du sollst erzählen. Schön brav sein. Also, was ist das, Ihr Sohn, Sachar? Ja, es ist seiner. Ja, also irgendwie. Übrigens irgendwie hat das schon. Hat was mit seiner Erzählung zu tun. Los, Dima, jetzt zier dich nicht so. Maljanow legte das Brot auf den Tisch und begann zu erzählen. Alles, von den Telefonanrufen angefangen bis zu Snegovois Selbstmord. Das ist nicht wahr. Sogleich hielt ihm der Junge das aufgeweichte Stück Schokolade hin und befahl: Abbeißen! Sachar biss gehorsam ein Stück ab und kaute. Weingarten schenkte sich Wodka ein. Und das Mädchen Lida? Hat dir keine Angebote gemacht? Ja, soll ich sagen, ne? Also, wenn ich gewollt hätte. Trottel, das meine ich doch nicht. Ach so. Na schön. Und der Polizist? Weil ja, vielleicht ist es bei ihm wirklich anders. Red kein Unsinn. Was soll denn da anders sein? Er will arbeiten und man lässt ihn nicht. Wieso ist das anders? Außerdem wurde er mir genannt. Was? Wer hat mich genannt? Pinkeln! Mitgehen! Na komm. Sachar und der Junge verschwanden auf die Toilette. Wer hat mich genannt? Gubar sitzt ganz schön in der Tinte. Bis an die Ohren. Gubar? Na ja, Sachar. Er ist Ingenieur, hat goldene Hände. Sein Problem ist, dass er ein Sklave seiner Wünsche ist. Der Junge und Sachar kehrten in die Küche zurück. Der Junge kletterte wieder auf den Hocker. Wissen Sie, Sachar, dass Snegovoi mich nach Ihnen gefragt hat? Da sah Maljanow zum ersten Mal in seinem Leben, wie ein Mensch vor seinen Augen erbleichte. Nach mir? Sachar wurde so weiß wie Kreide. Ja, gestern Abend. Hast du ihn etwa gekannt, Sachar? Sachar schüttelte stumm den Kopf, wollte eine Zigarette aus der Schachtel ziehen, warf dabei die Hälfte auf den Fußboden und sammelte sie hastig wieder ein. Ach was, das heißt doch gar nichts. Das ist bloß Zufall. Schau doch mal ins Telefonbuch. Da gibt es mindestens 8. Maljanow kannte Weingarten seit der 6. Klasse. Seit er ihn kannte, war Weingarten ein dicker, lustiger Kerl gewesen, der allzu gerne aß und alles Mögliche sammelte, Briefmarken, Münzen, Poststempel, Flaschenetiketts. Dabei war Weingarten ein ausgezeichneter Biologe. An der Akademie der Wissenschaften, Institut für Pflanzenschutz, war er längst Gruppenleiter. Er mischte in 20 verschiedenen Kommissionen mit, nationalen und internationalen, hielt sie ständig im Ausland auf, um an Kongressen teilzunehmen und stand kurz davor, habilitiert zu werden. Von all seinen Bekannten schätzte er Wetscherowski am meisten, da dieser Preisträger war. Und er, Weingarten, geradezu versessen darauf war, dass man ihm ebenfalls den Nobelpreis verlieh. Wie sich herausstellte, hatten bei ihm die seltsamen Verwicklungen schon vor 2 Wochen begonnen, als nämlich die im vorigen Jahr aufgenommene Versuchsreihe plötzlich ganz unerwartete, ja, sensationelle Ergebnisse zeitigte. Ihr versteht das nicht, Leute. Das hat was mit umgekehrter Transkriptase zu tun. Das ist die RNS-abhängige DNS-Polymerase. Also eine Revertase, ein bestimmtes Ferment in der Substanz der Krebsviren. Und das, Leute, riecht verdammt nach Nobelpreis. In Weingartens Labor erkannte niemand außer ihm die Bedeutung der Resultate. Zudem war Sommer. Und alle hatten nur noch ihren Urlaub im Kopf. Aber Weingarten dachte gar nicht daran, ihre Urlaubsscheine zu unterschreiben. Deshalb gab es prompt Ärger. Beleidigungen, Vorwürfe, Gewerkschaftskomitee, Parteileitung. Und als die Wogen am höchsten schlugen, informierte man Weingarten bei einer Sitzung über folgende Idee. Den Genossen Valentin Andrejewitsch Weingarten zum Direktor des brandneuen und überaus modernen biologischen Zentrums in Dabral-Jubow zu ernennen, dessen Bau kurz vor dem Abschluss stand. Aber der Nobelpreis, Leute, bleibt der Nobelpreis. Daher bat sich Weingarten Bedenkzeit aus und kehrte erst einmal ins Labor zurück, zu seiner rätselhaften umgekehrten Transkriptase und dem nicht enden wollenden Streit mit seinen Mitarbeitern. Ich hielt den Mund, Leute. Und war auf der Hut. Dann starb plötzlich eine entfernte Verwandte väterlicherseits. Und bei der Auflösung des Haushalts entdeckte Weingarten auf dem Dachboden ihres Hauses in Kavgolova eine Kiste mit sowjetischen Münzen, die schon 1961 aus dem Verkehr gezogen worden waren. Wer Weingarten kennt, weiß, kaum hatte er die Kiste gefunden, verlor er jedes Interesse an seiner Außenwelt. Den künftigen Nobelpreis eingeschlossen. Er verschanzte sich, sortierte 4 Tage lang den Inhalt der Kiste und reagierte weder auf Anrufe aus dem Institut noch auf die seiner Schwiegermutter. Die Kiste enthielt bemerkenswerte Stücke. Mehr noch, großartige Stücke. Als er ins Labor zurückkehrte, erkannte er sofort, dass die Entdeckung gemacht war. Jetzt legte sich Weingarten ins Zeug. Er schickte seine Mitarbeiter in Urlaub und verfrachtete binnen 24 Stunden Schwiegermutter und Kinder auf die Datscha. Dann sagte er alle Termine und Verabredungen ab und schloss sich in seiner Wohnung ein. Und dann, als er gerade zum letzten entscheidenden Schlag ausholen wollte, brach der vorgestrige Tag an. Kaum, dass ich mich an die Arbeit gesetzt hatte, ist dieser Rothaarige in meiner Wohnung aufgetaucht. Ein kleiner Mann mit kupferrotem Haar und bleichem Gesicht. Er trug einen eng anliegenden schwarzen Anzug in altmodischer Fasson. Er trat aus dem Kinderzimmer und während ich sprachlos nach Luft schnappte, saß er schon vor mir auf der Tischkante und redete auf mich ein, dass eine außerirdische Zivilisation seit langem aufmerksam und besorgt meine Experimente verfolge und vor allem meine neueste Arbeit sie beunruhige. Er, der Gnom, sei beauftragt, mir den sofortigen Abbruch meiner Arbeit und die Vernichtung sämtlichen Materials anzuempfehlen. Sie irren, wenn Sie meinen, der Direktorenposten und das neue, aussichtsreiche Thema, die Ihnen angetragen wurden, seien Zufall gewesen. Wir haben versucht, Sie aufzuhalten, doch wir konnten Sie lediglich bremsen. Und auch das nur für kurze Zeit. Deshalb sahen wir uns zu einer drastischen Maßnahme gezwungen, einer persönlichen Vorsprache. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass alle Angebote, die Ihnen gemacht worden sind, auch weiterhin gelten. Darf ich Ihnen gewissermaßen als Unterpfand dieses bescheidene Geschenk überreichen? Buchstäblich aus der Luft griff sich der Rothaarige ein großes Paket und warf es vor mir auf den Tisch. Es enthielt einmalige, unschätzbare Briefmarken, deren Gesamtwert ein Nicht-Philatelist nicht einmal erahnen könnte. Sie dürfen keineswegs glauben, dass Sie der einzige Erdenmensch sind, dem die Aufmerksamkeit unserer Superzivilisation gilt. Unter Ihren Bekannten gibt es mindestens drei, deren Tätigkeit zu gegebener Zeit ebenfalls unterbunden wird. Dazu zählen der Astronom Dmitri Alexejewitsch Maljanow, der Ingenieur Sacha Sacharowitsch Gubar und der Chemophysiker Arnold Pavlovich Snegovoy. Sie, Valentin Andrejewitsch Weingarten, erhalten von diesem Moment an 3 Tage Bedenkzeit. Danach sieht sich meine Superzivilisation befugt, mit Maßnahmen dritten Grades durchzugreifen. In der ganzen Zeit, in der er mir seinen Vortrag hielt, habe ich nur an eins gedacht. Wie ist der bloß in die Wohnung gekommen? Ohne Schlüssel, denn die Tür war verriegelt. Aber während ich noch überlegte, beendete der rote Halunke seine Rede und flog, flupp, aus dem Fenster. Er ist einfach verschwunden. Valja, hör auf! Weingarten nahm das letzte Stück Stör und stopfte es sich in den Mund. Jetzt erzähl, was wirklich passiert ist, aber bitte ohne Außerirdische mit roten Haaren. So wahr mir Gott helfe. Großes Pionier-Ehrenwort. Ja, und weiter? Dann ist Gubar zu mir gekommen. Ja. Mit seinem Problem. Maljanow erfuhr, dass Gubar in einem dieser geheimen Gebäude, das mit der Landesverteidigung in Zusammenhang stand, arbeitete. Eine Fachausbildung hatte er nicht, war jedoch von klein auf begeisterter Funkamateur und Radiobastler gewesen, verstand die Elektronik sozusagen instinktiv und kam in seinem Geheimgebäude schnell voran, obwohl ihn das fehlende Diplom auf Schritt und Tritt behinderte. Einige meiner Erfindungen wurden patentiert. 2, 3 habe ich in Arbeit. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, welche davon mir den Ärger eingebracht hat. Ich vermute, dass es eine vom Vorjahr ist, die mit der Nutzanwendung des Fadings zu tun hat. Ansonsten waren die Frauen der Dreh- und Angelpunkt in seinem Leben. Er war ein Frauenheld. Und neben ihm wirkte sogar Weingarten wie ein Asket, Anachoret und Stoiker. Der Ärger hat mit dem Hautausschlag an den Beinen begonnen. Der Arzt beruhigte mich, gab mir Tabletten und der Ausschlag verging. Anschließend setzte eine Fraueninvasion ein. Sie kamen in Scharen. Alle Frauen, mit denen ich je etwas gehabt hatte, und belagerten meine Wohnung. Sie schmähten und beschimpften ihn, baten ihn auf Knien um etwas, aus dem er nicht schlau wurde, rauften sich wie tollwütige Katzen, zerschlugen sein ganzes Geschirr, zertrümmerten das blaue japanische Waschbecken und demolierten die Möbel. Sie schrien hysterisch, wollten sich und mich vergiften und waren ebenso unersättlich wie anspruchsvoll in der Liebe. Dabei waren viele von ihnen längst verheiratet und liebten ihre Männer und Kinder. Ihre Männer tauchten ebenfalls bei Gubar auf und benahmen sich höchst merkwürdig. Kurzum, mein Leben wurde zur Hölle. Ich nahm 6 Kilo ab und bekam am ganzen Körper Ausschlag. Der Hexensabbat dauerte 10 Tage ohne Unterbrechung. Vor 2 Tagen schließlich hatte er sich schlagartig aufgelöst. Und dann tauchte plötzlich eine Frau mit einem Kind auf. Naja, wir hatten uns vor 6 Jahren in einem überfüllten Bus kennengelernt. Verzeihen Sie, haben Sie vielleicht Papier und Bleistift? Ja, bitte. Vielen Dank. Und jetzt, ich bitte Sie von Herzen, notieren Sie für mich Ihre Telefonnummer und Ihren Namen. Sie verbrachten wunderbare Tage am Rigaer Strand und trennten sich danach in völligem Einvernehmen. Zufrieden, vergnügt und wie es schien, für immer. Und jetzt stand sie vor mir, den Jungen an der Hand. Das ist dein Sohn. Sie benahm sich wie eine Mondsüchtige und redete auf mich ein. Ich verstand zwar die einzelnen Wörter, aber nicht deren Sinn. Und dann, gestern früh, ergriff sie meine Hand und zerrte mich aus dem Bett ins Badezimmer, drehte alle Wasserhähne auf und flüsterte mir merkwürdige Dinge ins Ohr. Es gibt seit Urzeiten eine okkulte Geheimallianz auf der Erde, den Bund der Neuen. Ihm gehören weise Männer an, die sehr, sehr alt werden oder sogar unsterblich sind. Diese Männer beschäftigen sich mit 2 Dingen. Zum einen erfassen und verarbeiten sie sämtliche Erkenntnisse aller Wissenschaften unseres Planeten. Und zum anderen achten sie darauf, dass sich keine wissenschaftlich-technische Neuerung in ein Werkzeug zur Selbstvernichtung der Menschheit verwandelt. Die neuen Weisen sind praktisch allwissend und allmächtig. Sich vor ihnen zu verbergen ist unmöglich. Geheimnisse gibt es für sie nicht. Gegen sie zu kämpfen ist sinnlos. Und dieser Bund der Neuen ist nun mit dir, Sahaguba, befasst. Man hat mich zur Fahndung geschickt, damit du die Warnung nicht vergisst. Hat man mir befohlen, den Jungen bei dir zu lassen. Wer das befohlen hat, das weiß ich nicht. Und auch sonst weiß ich nichts und will auch nichts wissen. Sie fing an zu weinen, schluchzte, hielt sich das Taschentuch vors Gesicht und verließ die Wohnung. Gubar blieb mit dem Jungen allein. Was sich bis 3 Uhr nachmittags zwischen ihnen abgespielt hatte, mochte er nicht erzählen. Abgespielt aber hatte sich etwas. Na was schon, ich habe ihn im Arsch geblasen. Wir sollten es den zuständigen Behörden melden. Wir sollten zur Polizei. Snigovoy ist gerade unter sehr merkwürdigen Umständen gestorben. Und ich war der Letzte, der ihn gesehen hat. Die kommen sowieso bald, um mich abzuholen. Weingarten schenkte Cognac nach und Maljanow kippte das Glas hinunter, ohne etwas zu schmecken. Wir können uns mit niemandem beraten. Sonst landen wir in der Klapsmühle. Ich kann überhaupt nicht mehr denken. Niemandem passt unsere Arbeit nicht. Frag dich also, wem? Zu mir kam ein Außerirdischer. Zu Sahar, ein Agent vom Bund der Neuen. Und zu dir kommt niemand. Das heißt, es kam welche, aber sie gaben sich nicht zu erkennen. Was folgt daraus? Ja, was? Was? Dass es gar keine Außerirdischen sind. Und auch keine uralten Weisen. Es ist etwas anderes. Eine unbekannte Macht, der wir mit unserer Arbeit in die Suppe spucken. Weißt du, was Snigovoy gesagt hat? Hier das Grundstück, dort das Wasser. Bestimmt hat man ihm auch eine Arbeit verboten. Aber wie sollte er sie abbrechen? Er war doch beim Militär. Hatte seine Aufgabe. Pinkeln und kacken. Na komm. Sahar und der Junge verschwanden auf die Toilette. Stell dir mal vor, es gäbe auf der Erde eine uralte, vernunftbegabte, wenn auch nicht unbedingt menschliche Rasse, die mit uns rivalisierte. Maljanow wurde speiübel. Er wollte sich die Ohren zuhalten, wegrennen, sich aufs Bett werfen, den Kopf im Kissen vergraben. Es war die Angst, mehr noch eiskaltes Grauen. Sie hatte beschlossen, vorsichtig, sozusagen mit dem Skalpell, ins zentrale Nervensystem einzudringen. An die Grundlage aller Grundlagen, nämlich die erfolgversprechenden Entdeckungen. Ich verstehe, aber das ist Schwachsinn. Haben wir das alles erlebt oder nicht? Ja. Und sind diese Erlebnisse fantastisch oder nicht? Ja, nehmen wir an, sie sind es. Und wie willst du fantastische Vorfälle ohne fantastische Hypothesen erklären? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sauft ihr hier schon 2 Wochen wie die Löcher. Ich habe nichts Fantastisches erlebt. Ich bin nicht Trinker. Du musst uns glauben! Verdammt nochmal! Komm, komm. Denn wenn wir nicht mal aneinander glauben, haben wir gar keine Chance. Hör auf! Lass gut sein, was regst du dich auf? Stimmt aber blöd von mir, nimm's mir nicht übel. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich es nicht leiden kann, wenn man für unwahrscheinliche Ereignisse unwahrscheinliche Ursachen sucht, ja? Das Prinzip rationellen Denkens, verstehst du? Sonst könnte man ja alles Mögliche zusammen fantasieren. Schlag etwas anderes vor. Kann ich nicht. Wenn ich könnte, würde ich es tun. Aber mein Kopf ist vor Angst. Komm, rufen wir Wetschorowski. Seit einer Stunde hockte Sachars Sohn auf der Liege in der Ecke und erfreute die Anwesenden von Zeit zu Zeit, indem er ausgewählte Stellen aus der kleinen medizinischen Enzyklopädie vorlas, die Maljanow ihm in der Eile versehentlich zugeschoben hatte. Wetschorowski, der neben dem verschwitzten, zerzausten Weingarten besonders vornehm wirkte, beobachtete den Jungen mit Staunen. Weingarten raschelte mit der Zigarettenschachtel, sah hinein und zerknüllte sie. Das sind im Prinzip alle Überlegungen, die wir bisher angestellt haben. Wie man sieht, zeichnen sich im Prinzip zwei Positionen ab. Er sprach, als wende er sich an alle, blickte jedoch nur Wetschorowski an. Dima meint, wir müssen die Ereignisse im Rahmen der uns bekannten Naturerscheinungen zu erklären versuchen. Meiner Ansicht nach haben wir es mit der Einmischung uns unbekannter Kräfte zu tun. Deswegen Fantastisches mit Fantastischem. Anstatt offen und ehrlich zuzugeben, Onkel, wir haben uns verlaufen, führ uns bitte wieder raus. Nein, bloß nicht. Er muss unbedingt beweisen, dass auch wir imstande sind, Schlüsse zu ziehen. Maljanow nahm den Teekessel und zog sich vor Valjas Blamage in die Küche zurück. Als er zurückkehrte, sprach Wetschorowski, der dabei bedächtig die Nägel seiner linken Hand betrachtete. Anscheinend sind wir einer Superzivilisation auf die Füße getreten, ohne es zu bemerken. Und anscheinend hat sich diese Superzivilisation nun das Ziel gesetzt, unseren Fortschritt in Zukunft nach ihrem Ermessen zu regulieren. Aber was zum Teufel soll das denn für eine Superzivilisation sein, wenn sie uns wie ein blindes Kätzchen mit der Schnauze anstupst? Wozu der ganze Blödsinn, der Hauptermittler, der Cognac klaut? Sachars Weiber, wo bleibt denn da das Grundprinzip der Vernunft? Die Zweckmäßigkeit? Das Rationelle. Warum nicht menschliche Zweckmäßigkeit mit menschlichen Maßstäben messen? Denk doch mal daran, mit welchem Kraftaufwand du dir auf die Wange schlägst, um eine armselige Mücke zu töten. Ein solcher Schlag würde für alle Mücken ringsum ausreichen. Welchen Sinn hat eine Brücke vom Standpunkt eines Hechts ausgesehen? Es geht um nichts Geringeres als um das Schicksal der Menschheit. Also vielleicht nicht im schlimmsten Sinn dieses Wortes. Unbedingt, aber geht es um ihren Wert, ihre Würde. Wir stehen also nicht nur vor der Aufgabe, ihre Revatasen-Theorie zu verteidigen, weil ja, sondern das Schicksal unserer gesamten irdischen Biologie. Oder? Da habe ich doch recht, oder? Zweifelsohne. Ja, es wird einen Kampf geben. Ihre Waffe ist das Geheimnis, unsere wird folglich die Offenheit sein. Womit fangen wir also an? Zunächst wollen wir unsere Bekannten. Wetschorowski redete und redete. Und je länger er redete, desto missmutiger wurde Maljanow. Und als Wetschorowski mit fast schon perversem Eifer zur Apotheose kam und beschrieb, wie die durch einen Großalarm vereinigte Menschheit dem superzivilisierten Feind mit geballter Kraft aufs Haupt schlug. Glauben Sie etwa, wir sind Vollidioten? Vielleicht, Wetschorowski, kennen Sie ein paar angesehene Leute an der Akademie, die leicht plemplem sind und nach ein paar Gläschen Wodka bei einer solchen Mitteilung in Begeisterung ausbrechen? Ich jedenfalls besitze keine solchen Bekanntschaften. Vielleicht, Wetschorowski, ist es Ihnen egal, aber ich habe nicht die geringste Absicht, den Rest meines Lebens in einer psychiatrischen Klinik zu verbringen und sei sie auch noch so luxuriös. Sie holen uns mit der Zwangsjacke. Das ist doch klar. Euch wird ja nichts weiter passieren, aber mir hängen Sie gleich noch den Erotomanen an. Schön, das mit der Klinik mag übertrieben sein. Aber als Wissenschaftler wären wir erledigt. Sofort. Wie wollen Sie mit einer so absurden Geschichte zur Regierung gehen? Wer traut sich das? Offenheit. Offenheit. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Also, Phil, was wir doch jetzt brauchen, ist ein Programm, das sich unter den gegebenen Umständen hier verwirklichen lässt. Ne? Die Menschheit glaubt doch erst dann an eine Superzivilisation, wenn diese sich auf unser Niveau herablässt und uns im Tiefflug mit Bomben übersäht, ne, dann glauben wir es. Dann schließen wir uns zusammen, aber auch nicht gleich. Ne, sondern zuerst bewerfen wir uns erstmal gegenseitig ein bisschen mit Bomben. So ist es doch. Du bist ein schlauer Fuchs. Der Junge drohte Wetscherowski mit dem schokoladenbeschmierten Finger. Komm, komm, schön still sein. Wetscherowski saß im Sessel, die ausgestreckten Beine überkreuzt und studierte jetzt aufmerksam die Nägel seiner rechten Hand. Zur Erklärung der fantastischen Vorfälle haben wir zwar fantastische, aber dennoch Überlegungen herangezogen, die aus dem Bereich unserer heutigen rationalen Vorstellungen stammen. Das hat uns nicht weitergebracht. Valja hat das sehr klar bewiesen. Ob Bund der Neuen oder Tau Ceti-Bewohner, egal wie die Antwort ausfällt. Ein praktisches Programm lässt sich daraus nicht ableiten. Ja, du willst also sagen... Euer Bestreben, die Ursachen zu ergründen, ist nichts als eitel Neugier. Ihr braucht aber gar nicht herauszufinden, wer womit Druck auf euch ausübt, sondern wie ihr euch unter Druck verhalten sollt. Und das wird bedeutend schwerer, als sich, mit Verlaub, Märchen über den indischen König Ashoka auszudenken. Denn von jetzt an ist jeder von euch auf sich allein gestellt. Niemand kann euch helfen oder euch einen Rat geben, Entscheidungen abnehmen. Weder die Wissenschaftler noch die Regierung, nicht einmal die gesamte fortschrittliche Menschheit. Wenn der Kranke den Rat der Ärzte nicht befolgt, die Behandlung vernachlässigt, Alkoholmissbrauch treibt, so wird nach ungefähr 5-6 Jahren das sekundäre Stadium durch das tertiäre abgelöst. So kann die Warum Dose bloß? So Warum muss das alles ausgerechnet mir, uns passieren? Weil unser Jahrhundert ganz in Schwarz geht. Es trägt einen hohen Zylinder, wir aber hasten immerzu. Aber dann, wenn uns die Stunde schlägt, die Stunde, da wir ablassen vom täglichen Tun, verdoppelt sich unser Sein und wir träumen nicht mehr. Weingarten fischte aus dem überquellenden Aschenbecher einen längeren Stummel heraus, steckte ihn sich in den Mund, riss ein Streichholz an und starrte eine Weile geistesabwesend auf das Flämmchen. Tatsächlich, es ist völlig gleich, um was für eine Macht es sich handelt, weil sie der menschlichen offensichtlich überlegen ist. Ob nun ein Ziegel auf deinem Blattlaus fällt oder ein Zwei-Rubel-Stück, egal. Bloß... Ich bin keine Laus. Ich kann wählen. Wählen. Leicht gesagt. Leicht gesagt, das Wählen. Snegovoy haben sie schon umgebracht. Valjanov nahm seinen Sessel, drehte ihn ebenfalls zum Fenster und setzte sich neben Wetscherowski. Schweigend sahen sie zu, wie im Hochhaus gegenüber nach und nach die Lichter ausgingen. Jetzt, wo der verschwitzte, puterrote Weingarten und der vor Angst schier gelähmte Zachar Gubar mit seinem gruseligen Sohn gegangen waren und nur noch Wetscherowski übrig war, unendlich ruhig und selbstsicher, kamen Maljanow die Ereignisse nicht unbedingt wie ein Traum, aber doch wie ein Abenteuerroman vor. Und wenn Sie Snegovoy ermordet haben? Wer? Na, die. Wie es aussieht, hat er sich erschossen. Hat es nicht ausgehalten. Was nicht ausgehalten? Den Druck. Er hat seine Wahl getroffen. Also verurteilst du Snegovoy? Ich verurteile überhaupt niemanden. Es gibt einen Druck, dem niemand, kein Mensch standhalten kann. Wetscherowski antwortete, doch ich hörte und verstand nichts. Ja, gestern noch war ich ein Mensch mit eigenen kleinen Sorgen und Nöten. Ein Teil der Gesellschaft und blieb vor allen Gefahren geschützt. Durch die Miliz, die Armee, die Gewerkschaft, die öffentliche Meinung, die Freunde und nicht zuletzt durch meine Familie. Das ist doch Wahnsinn! Wahnsinn! Ja, so sieht's so aus. Das war es auch, was Snegovoy fertig gemacht hat. Jetzt verstehe ich das. Er hat einsam und allein in seiner Wohnung gehockt und alle Lampen angeschaltet, aber was hat es genützt? Nichts. In dieser Dunkelheit vertreibst du nicht mit Licht. Wenn wir sie einmal zu Gesicht bekämen, würden sie so gar nicht dem gleichen, was wir uns über sie zusammengesponnen haben. Wer? Sie? Die Leute aus dem Kosmos. Oder wissenschaftlich ausgedrückt, die Superzivilisation. Dass sie einem Ermittler mit Verhaltensstörungen gleichen könnten, darauf ist noch keiner gekommen. Ja, lass gut sein. Meine Fantasie ist bescheiden, ich weiß, aber du hast überhaupt keine. Mag sein. Ich bin tatsächlich nicht in der Lage, mir etwas vorzustellen, was meiner Meinung nach nicht existiert. Du warst doch selber der Ansicht, dass wir es mit einer Superzivilisation zu tun haben. Keineswegs. Diese Ansicht wart ihr. Ich habe das nur behauptet, um euch auf die richtige Spur zu setzen. Moment, wo habe ich die Pralinen? Ich langte in den Kühlschrank und zog eine teure Schachtel Pik Dam heraus. So, ist das was? Oho. Ja, mit freundlichen Grüßen von der Superzivilisation. Du bleibst also dabei, trotz allem, was passiert. Ich habe immer gewusst, dass es keine Superzivilisation gibt. Und jetzt, nach all dem, verstehe ich allmählich auch, warum es sie nicht gibt. Wenn es keine Superzivilisation und keine Außerirdischen sind, ja? Im weitesten Sinne des Wortes. Wer ist es dann? Sag mal, weißt du überhaupt irgendwas oder quatschst du da bloß drumherum und erfreust dich am Paradoxon? Du bist doch Astronom. Du solltest doch das Grundparadoxon der Xenologie kennen. Jede Zivilisation wird in ihrer Entwicklung mit höchster Wahrscheinlichkeit... Ja, und so weiter. Die Spuren ihrer Tätigkeit müssten auf jeden Fall zu sehen sein. Aber wir sehen keine. Und warum nicht? Weil es keine Superzivilisation gibt. Weil sich Zivilisationen aus irgendeinem Grund nicht in Superzivilisationen verwandeln. Die Vernunft rottet sich ja auch in Atomkriegen aus. Das ist alles Quatsch. Ja, natürlich Quatsch. Ist ebenfalls zu simpel, zu primitiv und auf die herkömmliche Vorstellungswelt beschränkt. Ich bin ja der Ansicht, dass die Spuren von Superzivilisationen kosmischen Charakter tragen, also von kosmischen Naturerscheinungen nicht zu unterscheiden sind. Wie? Du meinst, sie haben bemerkt, dass die Erdbewohner an der Schwelle zum Kosmos angekommen sind? Sie fürchten die Rivalität und haben nun beschlossen einzuschreiten, so? Ja, warum nicht? Das ist der Versuch, einen Tintenfisch in einen Frack zu zwängen. Und zwar einen Tintenfisch, den es gar nicht gibt. Im Grunde verstehe ich, warum es dir so geht. Irgendwo in deinem Unterbewusstsein gibt es die Vorstellung, eine Superzivilisation sei immerhin eine Zivilisation. Und zwei Zivilisationen könnten sicher zu einer Einigung, einem Kompromiss finden. Im Endeffekt wären die Wölfe satt und die Schafe blieben am Leben. Und schlimmstenfalls hat es ja auch seinen Reiz, sich einer feindlichen, aber großen, imposanten Macht zu beugen. Es ist edel, einem Feind zu weichen, dem der Sieg gebührt. Und wer weiß, vielleicht wird man am Ende noch für seine kluge Unterwürfigkeit belohnt. Von Gott haben wir uns losgesagt. Doch auf unseren eigenen Beinen stehen ohne Krücken, das heißt ohne Mythen, können wir auch nicht. Aber ihr müsst, ihr werdet es lernen müssen. Denn in eurer Lage fehlen euch nicht bloß Freunde, ihr seid so einsam, dass ihr nicht einmal einen Feind habt. Das ist es, was ihr ganz und gar nicht begreifen wollt. Und wieso gibt es keinen Feind? Irgendeiner hat doch ein Interesse daran. Und wer hat ein Interesse daran, dass ein Stein sich der Erdoberfläche mit einer Beschleunigung von 9,81 nähert? Ja, das verstehe ich nicht. Ja, aber fällt doch so. Ja. Ja, eben. Und da ziehst du keine Superzivilisation an den Haaren herbei, um die Tatsache zu erklären. Na, hör mal, was soll denn... Ja, wer hat denn nun ein Interesse daran, dass der Stein mit dieser Beschleunigung fällt? Wer? Du meinst, wir haben es mit einer Naturgewalt zu tun, mit einer Naturerscheinung. Ja, wenn es beliebt. Also weißt du. Versuch doch mal, von den Epizyklen loszukommen und statt der Erde die Sonne in den Mittelpunkt zu stellen. Dann merkst du gleich, wie einfach alles wird. Du hast also eine eigene Hypothese? Ja. Ja, dann leg sie da. Meiner Meinung nach verhält sich die Sache so. Es ist nicht so, dass ich seine Hypothese nicht verstanden hätte, aber wirklich begriffen habe ich sie auch nicht. Wetscherowski führte den Begriff des homöostatischen Weltgebäudes ein. Tja, er benutzte dieses altertümliche poetische Wort. Das Weltgebäude wahrt seine Struktur, lautete sein grundlegendes Axiom. Seiner Ansicht nach sind die Gesetze von der Erhaltung der Energie und der Masse nur Teiläußerungen des Gesetzes von der Erhaltung der Struktur. Das Gesetz von der Nichtabnahme der Entropie, der Unordnung, wenn man so will, widerspricht der Homöostase, also dem Gleichgewicht oder dem Stillstand des Weltgebäudes und ist daher ein partikuläres und kein allgemeines Gesetz. Ergänzung zu diesem Gesetz ist das Gesetz von der unaufhörlichen Reproduktion der Vernunft. Zusammenwirken und Widerstreit dieser beiden partikulären Gesetze ergeben das allgemeine Gesetz von der Erhaltung der Struktur. Gäbe es nur noch das Gesetz von der Nichtabnahme der Entropie, verlöre das Weltgebäude seine Struktur. Es träte Chaos ein. Andererseits gäbe es nur noch die sich ständig vervollkommnende allmächtige Vernunft oder würde sie dominieren, so geriete die Struktur des Weltgebäudes ebenfalls ins Wanken. Denn die sich stetig entwickelnde Vernunft kennt nur ein Ziel, die Natur der Natur zu verändern. Folglich besteht das Wesen der Homöostase des Weltgebäudes in der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts zwischen zunehmender Entropie und der Entwicklung der Vernunft. Folglich gibt es und kann es keine Superzivilisation geben. Denn unter Superzivilisation verstehen wir doch gerade eine Vernunft, die so hoch entwickelt ist, dass sie das Gesetz von der Nichtabnahme der Entropie in kosmischen Maßstäben einzuschränken beginnt. Und was jetzt mit uns geschieht, ist nichts weiter als die erste Reaktion des homöostatischen Weltgebäudes auf die Gefahr, die Menschheit könnte sich in eine Superzivilisation verwandeln. Das Weltgebäude setzt sich zur Wehr. Alle Prozesse verlaufen einfach so, dass die Energie erhalten bleibt. Alle Prozesse verlaufen so, dass die besagte Arbeit von Maljanow mit Millionen und Abermillionen anderer Arbeiten vereint, nicht in einer Milliarde Jahren zum Weltuntergang führt. Wobei es natürlich nicht um den Weltuntergang an sich geht, sondern um den Untergang jener Welt, die wir heute vor uns haben, die seit Milliarden Jahren existiert und die Maljanow mit seinem mikroskopischen Versuch, die Entropie zu überwinden, nichtsahnend in Gefahr bringt. Aber wenn es so ist, wie du sagst, wozu verdammt reißen wir überhaupt noch das Maul auf? Der Teufel soll sie holen, meine MK werden. Entscheiden, wählen. Wo siehst du denn hier eine Alternative? Ich hörte, dieser Weg führe zum Ozean des Todes. So kehrte ich auf halbem Wege um. Seither dehnen sich vor mir Umwege, öde und krumm. Plötzlich hörte ich, wie der Schlüssel in der Wohnungstür umgedreht wurde. Wahrscheinlich wurde ich weiß wie die Wand, vielleicht sogar auch grün. Jedenfalls beugte sich Wetscherowski besorgt zu mir vor. Ruhig, Dima. Du bist nicht allein. Dima? Irka! Hals über Kopf stürzte ich in den Flur. Ich flog Irka um den Hals, drückte sie, schmiegte mich an sie. Du lebst ja. Mein Gott, was habe ich durchgemacht? Was ist denn los, Irka? Warum bist du hier? Wo ist denn Bobka? Ich wurde fast verrückt vor Angst. Ich dachte schon, ich komme zu spät. Was ist bloß passiert? Ich drückte sie sanft auf den Hocker. Ist was mit Bobka? Und Wetscherowski goss ihr schweigend starken Tee ein. Bobka? Wieso Bobka? Deinetwegen habe ich mich verrückt gemacht. Was ist passiert? Hat man dir was Schlimmes über Dima mitgeteilt? Ja, seht nur, was ich bekommen habe. Oh mein Gott, wo habe ich's bloß? Sie brachte ein zerknülltes Telegramm zum Vorschein. Da! Ich riss das Telegramm an mich, überflog es. Dimas Befinden sehr schlecht. Sofort kommen. Ist nicht gewohnt. Lass mal sehen. Heute früh abgeschickt. Wann abgeschickt? Heute früh, 9.22 Uhr. Mein Gott, wie kann er bloß? Ob das ein Scherz sein soll? Wie ich war, in der Unterhose, tappte ich zur Küche. Dort war es schon taghell. Auf dem Hof chillten die Spatzen, scharrte der Besen des Hauswarts. So leben wir jetzt also. Und so werden wir von jetzt an leben. Das eisige Tier in meinem Innern regte sich noch eine Weile. Dann wurde es still. Alles wird anders sein. Andere Freunde, andere Arbeit, anderes Leben. Ja, seitdem dehnen sich vor mir Umwege, öde und krumm. Und ich werde mich schämen, wenn ich morgens beim Rasieren in den Spiegel blicke. 10 Jahre habe ich dafür gearbeitet. Nein, nicht bloß 10 Jahre, das ganze Leben lang. Von Kind an, seit dem Schulzirkel, seit den selbstgebastelten Teleskopen, seit der Berechnung der Wolffschen Zahlen nach irgendjemandes Beobachtung. Meine M-Kavernen. Wahrscheinlich verliere ich etwas Großes. Wenn es der Anfang von Erschütterungen ist, gegen die das ganze Weltall aufbegehrt. Ja, 1 Milliarde Jahre sind eine lange Zeit. In 1 Milliarde Jahre wächst aus einem Schleimklumpen eine Zivilisation. Sie werden mich zertreten. Zuerst vergällen Sie mir das Leben, piesacken mich, treiben mich zum Wahnsinn und wenn das nichts nützt, zertreten Sie mich einfach. Meine Güte. 6 Uhr und die Sonne brennt schon wieder. Und da, für mich selbst unerklärlich, verschwand auf einmal das eiskalte Tier aus meiner Brust. Ich stand auf, ging ganz ruhig ins Wohnzimmer. Ich nahm ein großes Heft und fing an, ins Reine zu schreiben. Ich tat es ohne Hast, beinahe beflügelt. und wählte meine Worte so exakt und sorgfältig aus, als schriebe ich die endgültige Fassung eines Artikels oder eines Berichts. Bis plötzlich Irka neben mir stand, mir den nackten Arm um den Hals schlang, ihre warme Wange an meine schmiegte. Du hast wohl wieder nicht geschlafen. Was ist denn da unten für ein Geschrei? Erst da vernahm ich vom Hof her laute, durcheinander sprechende Stimmen, wie man sie nach Verkehrsunfällen hört, wenn die Miliz schon erschienen und der Krankenwagen noch nicht da ist. Dima, sieh nur, ein Wunder. Ja? Du bist zu Hause? Ja. Hast du den Baum gesehen? Ich glaube, das war ich. Meinst du? Ja. Ich habe die Reinschrift gemacht. Hast du es geschafft? Nicht ganz. Gleich setze ich mich wieder hin und mach weiter. Und was macht Irka? Na, du kennst sie ja. An ihr prallt alles ab. Hast du sie erzählt? Wo denkst du hin? Natürlich nicht. Wenn man nicht weiß, was zu tun ist, dann darf man gar nichts tun. Irka zog sich an, schminkte sich, gab mir einen Schmatz auf die Nase und hüpfte davon. Ich legte mich bäuchlings auf eine Liege und schlief ein. Es war wie eine Ohnmacht. Was ist das für ein Baum? Du kannst ruhig laut reden, komm rein. Vorsichtig, nach allen Seiten schielend, trat Weingarten ein, stellte zwei schwere Einkaufsnetze mit dicken Manuskriptmappen unter die Garderobe und wischte sich mit der verschwitzten Hand über den verschwitzten Hals. Der Baum. Hast du ihn verbrochen? Ja. Der Kampf geht also weiter. Besser stehen sterben, tam, tam, tam, als auf den Knien heben, tam, tam, tam. Idiot! Bist du wenigstens unten gewesen? Hast du dir wenigstens angesehen, wie er aus dem Boden geschossen ist? Das ist eine Explosion. Was brüllst du so? Soll ich dir Baldrian geben? Hast du keinen Wodka? Nein. Na dann Wein! Ist alle. Hast du mir was mitgebracht? Meinen Nobelpreis! Meinen Nobelpreis habe ich mitgebracht! Aber nicht dir. Du Idiot. Du hast selbst genug am Hals. Idioten gibt's ja heute kaum noch. Die Mehrheit denkt mit Recht, dass es besser ist, reich und gesund zu sein, als arm und krank. Was brauchen wir schon viel? Eine Fuhre Brot, eine Fuhre Kaviar. Ja, gerne auch schwarzen Kaviar zum weißen Brot. Mich schlagen? Wenn es sein muss, ja. Aber nur für mich. Für meine Familie, meine Freunde, bis aufs Blut. Aber für die Menschheit, für die Würde der Erdenbewohner, das galaktische Prestige, für Worte schlage ich mich nicht. Da habe ich Wichtigeres zu tun. Hör besser auf mich. Sei kein Idiot. Ich wartete ab, bis er eine Pause machte und zur Zigarettenschachtel griff. Hey, was ist denn los? Haben Sie dir Angst gemacht? Sofort legte er die Zigarettenschachtel zurück und streckte mir seine riesige, verschwitzte Faust entgegen. Er schien nur auf meine Frage gelauert zu haben, denn seine Antwort kam nicht nur als Geste, sondern auch verbal. Kein bisschen. Ein Tonband. Hat man mir Angst gemacht. Na schön. Und wieso schleppst du deinen Nobelpreis zu mir in den vierten Stock? Nicht zu dir, zu Wetscharowski. Was soll der denn damit? Ich habe ihn heute Morgen angerufen und ihm gesagt, dass ich die Taube in der Hand vorziehe. Und? Was und? Er hat zu mir gesagt, bring deine Unterlagen zu mir. Sie werden Hackfleisch aus ihm machen. Ja, aber was dann? Was dann? Verdammt! Verbrenn sie doch, deine Revertase. Komm, wir machen es jetzt gleich. In der Badewanne. Ja, was ist? Leid tut's mir drum. Wahnsinnig leid. Ausgezeichnete Arbeit. Ausgezeichnet. Exzellent. Deluxe. Ich schwieg betroffen. Er jedoch stand wieder aus dem Sessel Man auf. Schämt sich. Tigerte durchs Jawohl. Zimmer. Dann in den Flur raus und wieder ist zurück. Ist in seiner Ehre gekränkt. Und im Stolz verletzt. Jawohl. Erst recht. Wenn man es für sich behält. Aber Stolz, was ist das schon? Idiotie! Was denn? Haben wir etwa noch nie einen Rückzug angetreten? Und ob tausendmal und weitere tausendmal werden wir es noch müssen. Und das keineswegs vor Göttern, nein, sondern vor einer schäbigen Beamtenseele, einer Laus, einem jämmerlichen Nichts. Da platzte mir der Kragen. Den Rückzug antreten, fuhr ich ihn an, das sei eine Sache. Aber kneifen und kapitulieren, eine andere. Er wurde wütend, brüllte, wir zerstritten uns. Dann zog Weingarten ab, nahm seine Netze und ging zu Wetscherowski. Ich setzte mich an den Tisch, holte wieder meine Blätter heraus und fing an zu ordnen und zu formulieren. Ich öffnete nicht sofort. Zuerst ging ich in die Küche und holte den Fleischklopfer. Das gruselige Ding mit Zacken auf der einen und dem kleinen Beil auf der anderen Seite. So, wenn mir einer zu nahe kommt, dann wumm vor den Kopf aus. Ich öffnete. Draußen stand Sacha. Tag, Dima. Seien Sie nicht böse, bitte. Automatisch glitt mein Blick tiefer. Aber dort stand sonst niemand. Sacha war allein. Wissen Sie, ich kann Weingarten nicht auftreiben. Weiß der Teufel, wo der steckt. Und der ist zu Filip Pavlovich gegangen. Ach, so ist das. Wann denn? Vor einer Stunde ungefähr. Plötzlich wurde sein Gesicht starr. Er hatte den Fleischklopfer entdeckt. Sie machen wohl gerade das Mittagessen. Naja, dann will ich Sie nicht länger stören. Wie finde ich zu Filip Pavlovichs Wohnung? Ich erklärte es ihm. Ach gut. Wo er mich doch angerufen hat, wissen Sie? Und ich hab's vergessen. Über dem Gespräch. Tja, kann doch passieren. Wo ist denn Ihr Sohn? Ich hab's hinter mir. Alles. Aha. Er setzte den Fuß über die Schwelle und ich arbeitete mit einer solchen Begeisterung, wie ich sie vorher noch nie empfunden hatte. So stellte ich mir vor, fühlt sich ein Soldat, der mit seinem Maschinengewehr zurückbleibt, um den Rückzug der Kameraden zu decken. Während ich arbeitete, war mir, als säße ein Wachposten in meinem Kopf, der aufmerksam lauschte und alles ringsum beobachtete. Und in einem bestimmten Augenblick ließ mich der Wachposten den Kopf heben, weil sich im Zimmer etwas verändert hatte. Es hatte sich eigentlich nichts Besonderes verändert. Vor dem Tisch stand Irka und sah mich stumm an. Und ehe ich einen Ton sagen konnte, warf sie mir einen rosa Fetzen vor die Nase, mitten auf meine Unterlagen. Was ist das? Ein Büstenhalter. Irka verließ das Zimmer und knallte die Tür hinter sich zu. Ich fühlte, wie mir ein eiskalter Schauer über den Rücken lief. Ich drehte das Stück rosa Spitze in den Händen und verstand überhaupt nichts. Ich sprang auf und stürmte in die Küche. Rühr mich nicht an! Irka, mein Gürkchen, mein Rollmöpschen, geht's dir nicht gut? Du Schwein! Ach. Jetzt ist mir alles klar, das Irka. Mit dem Telegramm, alles. Komm! Wir sind also soweit, wer ist sie? Wer denn? Gott, was für ein edles Schwein! Will das eheliche Picknick verschmutzen und treibt es stattdessen im Zimmer seines Sohnes! Irka, bitte! Ach. Na schön, lass mir das. Du selber hast immer gesagt, Liebe ist ein Vertrag. Wie schön sich das bei dir angehört hat. Liebe, Ehrlichkeit, Freundschaft. Da müsst ihr wenigstens aufpassen, dass ihr die BHs nicht liegen lasst. Jürgen, mein Gott. Wir saßen im Wohnzimmer vor dem geöffneten Fenster. Sie im Sessel, ich auf dem Teppich daneben, die Wange an ihr Knie gepresst. Und da erst bemerkten wir, dass draußen ein Gewitter toste. Irka strich mir sanft über das Haar. Ich fühlte mich erlöst. Wir hatten uns ausgesprochen. Ich war das halbe Leid los. Dima, dann hast du wirklich was ganz Tolles herausgefunden. Wenn sie dir so zusetzen, eigentlich müsstest du doch stolz sein. Hm. Und überhaupt ihr alle, dass euch der große Kosmos ernst nimmt. Ja. Erzählst du mir wenigstens, worum es geht? Oder darfst du das auch nicht? Ach, Irka, ich weiß nicht. Diese Schweine. Aber uns beide trennen, das schaffen sie nie. Meinst du nicht auch, Dima? Ja. Darum geht es, nur darum. Es war alles gesagt. Jetzt mussten wir über Solnetschneue reden. Über Bücherregale für Bobka. Über die Waschmaschine, die schon wieder kaputt war. Wir beschlossen, Tee zu trinken. Warteten beide am Teekessel, um nicht den Moment zu verpassen, in dem das Wasser aufwallte. Erst als ich den Schlüssel umdrehte, fiel mir der Fleischklopfer ein. Aber ihn zu holen wäre lächerlich gewesen. Peinlich. Ein langer, blutjunger Bursche mit nassem Regencape und tropfendem Haar stand vor mir. Ein Telegramm, eine Unterschrift bitte. Noch im Flur, unter dem hellen 500-Watt-Leuchter, machte ich das Telegramm auf und las es. Ankunft mit Bobka morgen. Es kam von der Schwiegermutter. Abholen, Flugnummer 425. Bobka schweigt, stört homöopathisches Weltgebäude, Kuss Maman. Ich las das Telegramm einmal, zweimal, faltete es wieder langsam zusammen, knipste das Licht aus und ging den Korridor entlang. Irka wartete schon auf mich. Ich reichte ihr das Telegramm. Mama und Bobka kommen morgen. Auf meinem Arbeitstisch lag immer noch Lidas BH. Ich legte ihn fein säuberlich aufs Fensterbrett, raffte meine Blätter zusammen, ordnete sie und steckte sie in das große Heft. Dann nahm ich eine schöne neue Schreibmappe, legte alles hinein, schnürte die Bänder zu und schrieb im Stehen darauf: D. Maljanow. Zur Frage der Wechselwirkung der Sterne und der diffusen Materie in der Galaxis. Besah es mir noch einmal, dachte kurz nach und strich D. Maljanow fett durch. Bin gleich wieder da. Ich rückte die Mappe unter meinem Arm zurecht, querte den Treppenabsatz und stieg, mich am Geländer festhaltend, die Treppen hoch. Vor Wetscherowskis Tür blieb ich stehen und horchte. Er war nicht allein. Ich hörte Stimmen. Fremde Stimmen. Wahrscheinlich hätte ich umkehren und später wiederkommen sollen, doch ich war am Ende meiner Kraft. Ich musste einen Schlussstrich ziehen. Und zwar sofort. Ich drückte auf den Klingelknopf. Die Stimmen sprachen weiter. Nach einer Weile drückte ich noch einmal und ließ den Knopf erst dann los, als ich Schritte hörte. Wer ist da? Ich bin's. Mach auf. Ja, gleich. Die Stimmen waren nicht mehr zu hören. Nur weiter unten rumorte jemand mit der Müllschluckerluke. Gehen Sie nicht hinein, Wormold. Man hat vor, sie zu vergiften. Woraus stammte das nochmal? Ach, unwichtig. Komm rein. Unwillkürlich zuckte ich zusammen und wich einen Schritt zurück. Das ist mir also doch gebracht. Mhm. Er nickte und schmierte mit der schmutzigen Hand auf der schmutzigen Wange den Ruß breit. Ja, ich hab's erwartet. Allerdings nicht so bald. Ist sonst noch jemand hier? Nein, wir sind allein. Wir beide und das All. Im Zimmer sah es aus, als sei eine Ladung Schwarzpulver explodiert. Rußflecken an den Wänden. Dünne Rußfädchen in der Luft. Will mich doch erst waschen. Die Decke scheußlich gelb gefleckt, ätzend saurer Chemiegestank. Im verkohlten Parkett seltsame runde Löcher. Eine große schwarze Stelle auf dem Fensterbrett, als hätte dort jemand Feuer gemacht. In der Mitte des Schreibtisches lag aufgeschlagen eine von Weingartens riesigen Manuskriptmappen. Dazwischen lose Blätter, auf denen ich elektronische Schaltbilder zu erkennen glaubte. Auf einem stand in zittrigen Buchstaben wie von Greisenhand Gubar, S.S. Darunter in Druckschrift Fadings. Und ganz am Rand lag nun meine eigene Mappe. Ganz weiß und neu. Dina, komm her. Lass uns Kaffee trinken. Doch als ich die Küche betrat, standen auf dem Tisch eine Flasche Cognac und zwei exklusiv geformte Schwenker. Wetscherowski hatte sich gewaschen und umgezogen, doch seine Brauen und Wimpern waren stark versenkt. Ja, man hatte Wetscherowski wirklich übel mitgespielt. Zur Beruhigung der Nerven. Zum Wohl. Danke, Dima. Wofür? Dass du keine Fragen stellst. Ist wahrscheinlich ziemlich schwer, oder? Nein. Hör mal, sie bringen dich ja um. Nein, das glaube ich nicht. Sie schießen daneben. Ja, eines Tages treffen sie. Oder Gär, komm, oder Gär. Gut, jetzt sind die Nerven beruhigt und wir können einen Kaffee trinken und alles besprechen. Ich habe gar nichts zu besprechen, ich habe Bobka. Und diese meine Worte legten in mir irgendwie einen Schalter um. Schlagartig kehrten Schrecken, Scham, Verzweiflung und das Gefühl der Ohnmacht zurück. Und mit unerträglicher Klarheit wurde mir bewusst, dass von nun an zwischen Wetscherowski und mir ein Bannstrich aus Ruß und Feuer gezogen war, vor dem ich in Zukunft immer würde stehen bleiben müssen. Während Wetscherowski weiterging. Weiter durch die Detonationen, durch Staub und Dreck mir unbekannter Schlachten. Würde im giftroten Feuerschein untertauchen und wenn wir uns zufällig auf der Treppe begegneten, würden wir uns kaum noch grüßen. Ich bleibe diesseits des Strichs, zusammen mit Weingarten und Sachar. Um Teechen, Bierchen und Wodka zu trinken, über Intrigen und Umstellungen zu quatschen, Geld für ein Zaporozhets 23 zu sparen und gelangweilt über einer Planaufgabe zu hocken. Natürlich, ich hätte Irka und Bobka wäre gesund und munter. Doch nie könnte ich ihn zu so einem Menschen erziehen, wie ich es gern gewollt hätte. Denn ich hätte kein Recht mehr, es zu wollen. Und Bobka könnte nie mehr stolz auf mich sein. Für ihn wäre ich bloß noch der Papa, der eine große Entdeckung hätte machen können, wenn ich nicht deinetwegen. Ach, verflucht sei der Augenblick, als in meinem Schädel diese verdammten M-Kavernen auftauchten. Ich habe vor, Leningrad zu verlassen. Ich gehe weit weg, nach Zentralasien, auf den Pamir. Dort werden jetzt Meteorologen für Herbst und Winter gesucht. Wer hat etwas davon, wenn du dich aus einem großen Mathematiker in einen Wetterfrosch verwandelst? Ach. Glaubst du vielleicht, dort finden sie dich nicht? Ja, und was schlägst du vor? Schmeiß alles in den Müllschlucker. Weingartens Revertase, diesen ganzen Fading-Kram von Sachar und das da hier. Ich schob ihm über den glatten Tisch meine Mappe hin. Schmeiß es weg und befass dich mit deinen eigenen Sachen. Du bist ein herausragender Spezialist, der Beste in Europa. Du hast doch deine Arbeit. Arbeite! Arbeite doch, verdammt nochmal. Warum musst du dich denn mit uns abgeben? Du hast es also nicht verstanden. Immer noch nicht. Was? Meine Arbeit. Für meine Arbeit prügeln sie mich jetzt schon die zweite Woche. Erfolglos. Ihr habt doch nicht das Geringste damit zu tun. Hol dich, der Teufel. Setz dich. Gieß dir Cognac in den Kaffee. Trink. Angeber, du bist ja wie Weingarten. Richtig. Und nicht bloß wie Weingarten, auch wie du. Ja. Wie Sachar. Der Drang nach einem ruhigen Leben ohne jede Verantwortung. Wir werden zu Gras und Sträuchern, zu Wasser und Wurzeln. Du ärgerst dich wohl über mich. Ja. Das ist verständlich, aber so bin ich nun mal. Wir haben es hier mit einem Naturgesetz zu tun. Gegen ein Naturgesetz zu kämpfen ist dumm, aber vor einem Naturgesetz zu kapitulieren ist peinlich. Und letzten Endes nicht weniger dumm, denn Naturgesetze muss man erforschen und wenn man sie erforscht hat, nutzen. Nur so kann man an die Sache herangehen und genau das will ich tun. Das verstehe ich nicht. Früher, das heißt, bis wir damit zu tun bekamen, hat sich dieses Naturgesetz nie geäußert. Oder wir haben nichts davon erfahren, obwohl Newton vielleicht nicht zufällig in die Deutung der Apokalypse verfiel und Archimedes nicht zufällig von einem betrunkenen Soldaten niedergemetzelt wurde. Naja, natürlich sind das nur Mutmaßungen. Das Dumme ist, dass sich dieses Gesetz nur in einer Form äußert, als unerträglicher Druck. Als Druck, der die Seele, ja sogar das Leben bedroht. Daran lässt sich leider nichts ändern. Im Grunde aber ist das gar nicht so selten in der Geschichte der Wissenschaft. Es gab solche Erschwernisse bei der Erforschung der Radioaktivität, der Gewitterentladungen oder bei der Lehre von der Vielzahl bewohnter Welten. Vielleicht lernen wir mit der Zeit, diesen Druck auf ungefährliche Bereiche umzulenken und am Ende sogar für unsere Zwecke zu nutzen. Wir müssen etwas riskieren. Wieder einmal. Nicht zum ersten und sicher nicht zum letzten Mal in der Geschichte der Wissenschaft. Ich möchte, dass du verstehst, an unserer Situation ist nichts wirklich Neues, Ungewöhnliches. Warum soll ich das verstehen? Es kommt nicht auf einen Tag an, auch nicht auf ein Jahr. Meines Erachtens nicht mal auf ein Jahrhundert. Wir brauchen uns nicht zu beeilen. Vor uns liegt noch 1 Milliarde Jahre. Aber anfangen kann und muss man jetzt. Und du? Du brauchst eigentlich nur ein wenig zu warten, bis Bobka groß ist. Ach, in 10 Jahren bin ich zu nichts mehr nütze und in 20 ist mir alles egal. Wetscherowski würde sich auf den Pamir zurückziehen. Sich mit Weingartens Revertase und Sachars Fadings beschäftigen. Mit seiner kniffligen Mathematik und was weiß ich noch. Man würde ihn mit Kugelblitzen bombardieren, ihm Gespenster auf den Hals schicken, ihm halberfrorene Alpinisten und Alpinistinnen zuführen, ihn mit Lawinen überrollen, rings um ihn Zeit und Raum verzerren, bis er schließlich durchdrehte. Oder auch nicht. Vielleicht ergründete er ja auch die Gesetzmäßigkeiten. Vielleicht wäre es aber auch ganz anders. Und er würde still und unbehelligt auf dem Dach der Welt hocken und herauszufinden versuchen, wo, in welchem Punkt sich die Schlussfolgerungen aus der M-Kavernentheorie mit anderen Schlussfolgerungen überschnitten. Und ich bleibe zu Hause, hole morgen Bobka nebst Schwiegermutter ab und wir gehen alle zusammen Bücherregale kaufen. Sie bringen dich da um? Nicht unbedingt. Und außerdem, ich bin doch nicht allein und werde auch nicht bloß dort sein. Und nicht nur ich. Wir blickten einander in die Augen und hinter seinen dicken Brillengläsern sah ich weder Anspannung noch falschen Schneid oder flammenden Opfermut. Ich sah nur Ruhe und die Überzeugung, dass alles so und nur so sein musste. Weiter sagte er nichts mehr. Mir jedoch schien es, als spreche er. Wir könnten uns Zeit lassen. Bis zum Weltuntergang seien es noch 1 Milliarde Jahre. In 1 Milliarde Jahre könne man viel, sehr viel schaffen. Wenn man nicht aufgebe und begreife. Begreife und nicht aufgebe. Mit glänzender Feder verdarb ihr Papier ein bisschen. Er wusste, wofür er starb. Am schwarzen Schlüsschen. Und in Gedanken hörte ich sein zufriedenes Gelächter. Wells Marsmenschengekoller nach einem schönen Gedicht. Da schlug ich meine Augen nieder. Ich saß zusammengekrümmt da, presste mit beiden Händen meine weiße Mappe an den Bauch und wiederholte für mich zum 10., zum 20. Mal. Ich hörte, dieser Weg führt zum Ozean des Todes und kehrte auf halbem Wege um. Seit er den sich vor mir umlegen, öde und trinke. Eine 1 Milliarde Jahre vor dem Weltuntergang. Eine unter seltsamen Umständen aufgefundene Handschrift. Hörspiel nach dem gleichnamigen Science-Fiction-Roman von Arkadi und Boris Strugatsky aus dem Jahr 1977. Aus dem Russischen von Welter Ehlert. Sie hörten als Erzähler Axel Milberg, Maljanow Michael Wittenborn, Wetscherowski Ulrich Mattes, Gubar Matthias Buntschuh, Seikov Robert Dölle, Weingarten Hans-Jörg Krumpholz, Snegowoi Werner Wölbern, sowie in weiteren Rollen Konstanze Becker, Steven Biedermann, Andreas Grotgar, Lilith Hessle, Horst Hildebrand, Jannik Petri, Kirstin Petri, Abak Safei Rath und Susanne Schiefer. Ton und Technik Daniel Sänger und Judith Rübenach. Regieassistenz Christoph Schwab. Hörspielbearbeitung und Regie Walter Adler. Produktion Südwestrundfunk 2016.